Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 8. Ich weiß alles, was du tust, und ich habe eine Tür für dich geöffnet, die niemand schließen kann. Denn du bist nicht stark, aber hast an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Gott segne dieses Wort. Offene Tür. In diesem Bibelvers hier aus der Offenbarung lernen wir mehr über die offene Tür und Jesus Christus als die offene Tür. Und hier geht es darum zu verstehen, dass Jesus an die Gemeinde schreibt, an die Gemeinden schreibt in der Offenbarung in Kapitel 2 und 3 an die verschiedenen Glaubensgemeinden und ihnen hilft, ja, also ermahnt und ermutigt, Kompromisse einzugehen. Ja? Also nicht zu Kompromisse einzugehen, dass wir, dass die Menschen dann nicht von Gottes Wort, also von Jesus Christus, loslassen und den Namen von Jesus nicht verleugnen. Und das ist etwas, was wir verstehen wollen. Das ist die offene Tür, ja, und die Beziehung zu Jesus Christus. Wir, die wir an Jesus Christus glauben, das hat nun nichts damit zu tun, dass wir unsere Erlösung verlieren können. Es geht darum zu verstehen, dass, dass der Teufel, der Satan, versucht, Glaubensgemeinden, die Herzen der Menschen von Jesus Christus abzuwenden. Und das ist letztendlich das Ganze, das zieht sich durch, durch die Offenbarung. Und obwohl die ganzen Visionen und alles auch sehr, sehr prägnant sind, ist es wichtiger zu verstehen, dass wir uns unser Augenmerk und unsere Herzen auf die ersten drei Kapitel vor allem in der Offenbarung festhalten und uns darauf konzentrieren. Ja? Und was dann letztendlich in der Offenbarung dann passiert ist, dass wir dann in Kapitel 21 und 22 sehen, wie dann Jesus Christus dann eben uns empfängt durch die offene Tür, wir, die wir Jesus Christus folgen und keinen Kompromiss eingehen. Ja? Und darauf kommt es an, das zu verstehen. Es geht hier nicht darum, die Zukunft vorauszusagen und solche Sachen. Die Bibel warnt uns davor, das zu tun, also tut das nicht. Darum geht das auch gar nicht. Es geht hier darum, eben nicht mit der Welt, ja, und den falschen und leeren Versprechungen der Welt Kompromisse einzugehen und uns von Jesus Christus abzuwenden. Das sollen und wollen wir nicht tun. Und darum geht das hier. Also lest mal durch die Offenbarung, Kapitel 2 und 3. Und geht auch noch mal rein ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 13 bis 14 und lest dann mehr über die enge Pforte, ja, und den Weg der Verdammnis. Die enge Pforte und den Weg der Verdammnis, ja. Also Jesus Christus ist natürlich die Pforte. Und schaut mal, wie eng diese Pforte eigentlich ist. Und nehmt das mal zu Herzen, ja. Das ist sowohl Ermahnung als auch Ermutigung gleichwohl für uns, die wir Jesus Christus folgen. Und nehmt euch das zu Herzen. Es ist letztendlich eine Herzensangelegenheit. Und die offene Tür ist hier bestätigt und offen. Und wir tun gut daran, hier Jesus Christus zu folgen und eben nicht Kompromisse einzugehen mit irgendwelchen falschen Versprechungen und was die Welt verspricht, aber nicht halten kann. Das ist letztendlich der Teufel, der Satan, der dahinter steckt. Und Jesus Christus ist die offene Tür und hilft uns, dies zu verstehen. Lieber Jesus, wir danken dir hier für die offene Tür. Du bist die offene Tür. Und wir danken dir hier auch in der Offenbarung, dass du uns hilfst, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen und dass du uns stärkst in unserem Glauben. Und alles, sogar unser Glaube selbst, kommt von dir. Und du bist der Autor und der Verfasser unseres Glaubens und auch der, der unseren Glauben vollendet. Hilf uns daran, dass wir das auch verstehen und dass wir in eigener Kraft außer dir nichts, gar nichts ausrichten können und auch nicht ausrichten sollen. Und wir danken dir, Jesus, für dein Wort und lieben dich und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Jesus Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.